Kundgabe 1074. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1939. Kommendes Leid. Zweck. Hilfe. Was euch auch drohen mag, vergesset nie, dass euch der Vater im Himmel immer hilfsbereit zur Seite steht, so ihr nur dessen Hilfe begehrt. Es wird sich in der kommenden Zeit euer Glaube bewähren müssen. Ihr werdet rings um euch Not und Elend, Schrecken und Gefahren sehen, und doch liegt es nur an eurem Glauben, dass ihr alles Leid überwindet oder unberührt mitten hindurchgeführt werdet. Denn alles Leid kommt nur über euch, auf das ihr glauben lernet, so ihr diesen verloren habt. Und ihr müsset daher den Weg gehen, der allein euch zum Glauben zurückführen kann. Wer Gott den Herrn erkennet, hat nicht zu fürchten irdisches Leid in solchem Maß, dass es ihn niederdrückt. Traget ihm alle eure Sorgen vor und stellt es seinem Willen anheim, euch davon zu befreien, und ihr werdet merklich erleichtert allem Kommenden entgegensehen. Es ist dies alles unabwendbar für die Menschheit, es ist dies nötig zu ihrer Erlösung. Und so manche Seele schwebt in größter Gefahr, so ihr nicht in dieser Weise Hilfe geboten wird. Erst ein verängstigtes Gemüt blickt sich suchend um, woher ihm Hilfe kommen könnte. Denn die irdische Sorglosigkeit ist nur ein scheinbarer Ruhezustand, der jedoch weit entsetzlichere Folgen nach sich zieht. Einen weit qualvolleren Zustand im Jenseits als die schwerste Erdenzeit bedeutet. Und so euch nun die Liebe Gottes dieses Leid fernhalten will, muss sie nun eingreifen in solcher Art und euch Heimsuchungen senden, die euch erwecken sollen. Es trifft euch wahrlich nicht mehr, als nötig ist, auf dass ihr den rechten Weg findet und Gott den Herrn des Himmels und der Erde sucht. Und wenn euch das Leid unerträglich erscheint, so wisset, dass ihr noch ferne seid vom rechten Weg. Wisset, dass ihr nicht im rechten Glauben steht, sondern noch allzu sehr das Weltliche sucht und eures Erdenzweckes zu wenig gedenkt. Und habet Acht, wie sonnenklar euch die göttlichen Sendungen von oben geboten werden, wie sie den Willen des Vaters im Himmel kundtun und wie ihr durch das Erfüllen der göttlichen Gebote alles Leid von euch abwenden könnt. Achtet seines Wortes und lebet danach. Und ihr könnt gewiss sein, dass euch der Vater verschonet von allem Leid. Denn so seine Kinder wahrhaft zu ihm gefunden haben, ist der Zweck aller Prüfungen erfüllt. Und er wird alles Leid und allen Kummer von euch nehmen. Und daher ertraget mit Geduld, was der Herr euch auferlegt. Und suchet dem göttlichen Willen gerecht zu werden, auf dass die Zeit der Prüfungen nicht von langer Dauer sei. Amen.